Resultat einer solchen Übereinkunft. Drittens, ein Zwischending. Ein Split-Level-Haus ist ein Kompromiss zwischen einem Bungalow und einem mehrstöckigen Einfamilienhaus. Kompromittieren, Verb. Jemanden in Verlegenheit bringen, eine Gefahr oder einem Verdacht aussetzen, jemandes Integrität kompromittieren. Anna. Was für eine Überraschung. Eine provokante Mail von Miss Steele, aber an unserem Rendezvous hat sich nichts geändert. Puh. Von Christian Grey, betreff, was soll mit meinen Problemen sein? Datum 24. Mai 2011, 18.32 Uhr, an Anastasia Steele. Ein berechtigtes Argument, Miss Steele. Ich werde Sie um 19 Uhr zu Hause abholen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Mein Telefon läutet. Es ist Elliot. Hey, Kumpel, Kate hat mich gebeten, dir ein bisschen Druck wegen des Umzugs zu machen. Umzug? Kate und Anna, wir sollen beim Umzug helfen, Schwachkopf. Ich stoße einen genervten Seufzer aus. Er ist ein ungehobeltes Arschloch. Ich kann nicht. Ich muss Mia vom Flughafen abholen. Was? Kann Mom das nicht machen? Oder Dad? Nein, sie hat mich vorhin angerufen. Tja, dann wird es wohl nichts. Wie läuft's mit Anna? Du hast gar nichts erzählt. Hast du sie wiederhören, Elliot? Ich lege auf. Erstens geht es ihn nichts an und zweitens wartet eine weitere Mail auf mich. Von Anastasia Steele, betreff 2011. Frauen dürfen Auto fahren. Datum 24. Mai 2011, 18.40 Uhr. An Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, ich besitze einen Wagen und einen Führerschein. Ich würde mich lieber irgendwo mit Ihnen treffen. Was schlagen Sie vor? Um 19 Uhr in Ihrem Hotel? Anna. Wie nervtötend. Ich schreibe sofort zurück. Von Christian Grey, betreff sturköpfige junge Damen. Datum 24. Mai 2011, 18.43 Uhr, an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, bezugnehmend auf meine Mail vom 24. Mai 2011 um 1.27 Uhr und die darin aufgeführte Definition muss ich Ihnen eine Frage stellen. Sehen Sie sich in der Lage, jemals zu tun, was man Ihnen sagt? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Diesmal lässt sie sich Zeit mit ihrer Antwort, was meine Laune nicht gerade hebt. Von Anastasia Steele, betreff eigensinnige Männer. Datum 24. Mai 2011, 18.49 Uhr, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, ich würde gern selbst fahren, bitte. Anna. Eigensinnig? Ich? Verdammt. Wenn unser Rendezvous so läuft, wie ich es mir vorstelle, gehören solche Frechheiten künftig der Vergangenheit an. Mit diesen Gedanken tippe ich meine Antwort. Von Christian Grey, betreff genervte Männer. Datum 24. Mai 2011, 18.52 Uhr, an Anastasia Steele. Gut, um 7 in meinem Hotel. Ich erwarte Sie in der Marble Bar. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff doch nicht so eigensinnige Männer. Datum 24. Mai 2011, 18.55 Uhr, an Christian Grey. Danke, Anna X. Ein Kuss? Ich verdränge das Gefühl, das das Symbol in mir auslöst, und schicke ihr ein knappes Gern geschehen, ehe ich spürbar besserer Laune mich auf in den Fitnessraum mache. Sie hat mir einen Kuss geschickt. Mittwoch, 25. Mai 2011. Ich bestelle mir ein Glas Sancerre und bleibe an der Bar stehen. Wieder und wieder sehe ich auf die Uhr. Ich komme mir vor, als wäre dies mein erstes richtiges Rendezvous, was es in gewisser Weise ja auch ist. Ich habe noch nie eine künftige Sub zum Essen ausgeführt. Hinter mir liegt ein langer, arbeitsreicher Tag. Ich habe schier endlose Meetings abgesessen, eine neue Firma gekauft und 3 Mitarbeiter entlassen. Aber nichts von dem, was ich heute getan habe, nicht zu vergessen die 2 Joggingrunden und ein kurzer Aufenthalt im Fitnessraum, konnte meine Anspannung lindern. Diese Macht besitzt allein Anastasia Steele, indem sie sich mir unterwirft. Hoffentlich kommt sie nicht zu spät. Mein Blick schweift zum Eingang und mein Mund wird plötzlich ganz trocken. Sie steht auf der Schwelle. Es dauert einen Moment, bis ich sie erkenne. Sie sieht hervorragend aus. Ihr langes Haar ist zur Seite frisiert, so dass es in weichen Wellen über die eine Brust fällt und den Blick auf ihre zarte Kinnlinie und ihren schlanken Hals freigibt. Sie trägt ein enges, pflaumenblaues Kleid, das ihre zierliche Figur perfekt betont, und farblich passende High Heels. Wow. Ich trete einen Schritt vor. Absolut atemberaubend, flüstere ich und drücke ihr einen Kuss auf die Wange. Genüsslich schließe ich die Augen und sauge ihren Duft ein. Sie riecht herrlich. Ein Kleid, Miss Steele. Sehr schön. Zu diesem Ensemble würden Brillantohrringe hervorragend passen. Ich muss ihr unbedingt ein paar kaufen. Ich nehme sie beim Ellbogen und führe sie in eine ruhige Ecke. »Was möchtest du trinken?« »Ich nehme dasselbe wie du, bitte«, antwortet sie mit einem wissenden Lächeln. »Ah, sie lernt dazu.« »Noch ein Glas Sancerre, bitte«, sage ich zum Kellner und setze mich ihr gegenüber. »Die haben einen hervorragenden Weinkeller hier«, füge ich hinzu und mustere sie. Sie trägt nur einen Hauch Make-up. Unwillkürlich muss ich daran denken, wie unscheinbar sie bei unserer ersten Begegnung in meinem Büro aussah. Dabei ist sie das keineswegs. Mit ein bisschen Make-up und dem richtigen Outfit ist sie die reinste Göttin. Sie rutscht auf ihrem Platz herum, ihre Lider flattern. »Bist du nervös?«, frage ich. »Ja.« »Perfekt, Gray.« Ich beuge mich vor. »Ich auch«, gestehe ich freimütig. Sie starrt mich an, als hätte ich drei Köpfe. »Ja, auch ich bin nur ein Mensch, Baby. Sozusagen.« Der Kellner bringt den Wein und zwei Schälchen mit Nüssen und Oliven. Anna strafft die Schultern, ein klares Zeichen, dass es ernst wird, so wie bei unserem Interview. »Und jetzt gehen wir einen Punkt nach dem anderen durch?« »Wie immer die Ungeduld in Person, Miss Steele. Na ja, ich könnte dich natürlich auch fragen, wie du das Wetter heute fandest.« Und wieder dieses freche Mundwerk. »Lass sie noch einen Moment schmoren, Gray.« Ohne den Blick von ihr zu wenden, schiebe ich mir eine Olive in den Mund und lecke ein Tröpfchen Öl von meinem Zeigefinger. Ihre Augen werden größer und dunkler. »Ich fand das Wetter heute ganz besonders unspektakulär.« Ich grinse. »Lachen Sie mich etwa aus, Mr. Gray?« »Ja, das tue ich, Miss Steele.« Sie schürzt die Lippen, um ihr Lächeln zu verbergen. »Dir ist schon klar, dass dieser Vertrag nicht rechtswirksam ist.« »Ja, darüber bin ich mir im Klaren, Miss Steele. Und hattest du auch vor, es mir zu sagen?« »Wie bitte?« »Mir war nicht bewusst, dass ich das tun muss. Außerdem bist du doch von ganz allein darauf gekommen.« »Glaubst du ernsthaft, ich würde dich zuerst zu etwas überreden, was du nicht tun willst, und es später so aussehen lassen, als hätte ich dich juristisch in der Hand?« »Na ja, irgendwie schon.« »Wie bitte?« »Du scheinst keine allzu hohe Meinung von mir zu haben. Du hast meine Frage nicht beantwortet.« »Anastasia, es ist völlig egal, ob der Vertrag rechtskräftig ist oder nicht. Er stellt lediglich eine Vereinbarung dar, die ich gern mit dir treffen würde. Darüber, was ich mir von dir wünsche und was du von mir erwarten kannst. Wenn er dir nicht gefällt, dann brauchst du nicht zu unterschreiben. Und wenn du unterschreibst und später merkst, dass du doch nicht damit einverstanden bist, gibt es mehr als genug Klauseln, um aus dem Vertrag auszusteigen. Selbst wenn er rechtsverbindlich wäre, glaubst du doch nicht wirklich, dass ich dich durch sämtliche Instanzen verklagen würde, nur weil du nicht mehr mitmachen willst.« »Wofür hält sie mich?« Sie mustert mich aus ihren unergründlichen blauen Augen. »Ich muss ihr begreiflich machen, dass es hierbei um Vertrauen geht, nicht darum, etwas Juristisches in der Hand zu haben.« »Ich will, dass du mir vertraust, Anna.« Sie nippt an ihrem Wein, während ich fortfahre. »Beziehungen wie diese beruhen auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Wenn du mir nicht vertraust, dass ich genau weiß, wie weit ich mit dir gehen und was ich dir zumuten kann, und du mir gegenüber nicht ehrlich bist, hat das Ganze keinen Zweck.« Nachdenklich reibt sie sich das Kinn. »Deshalb läuft es im Grunde auf eine ganz einfache Frage hinaus, Anastasia. Vertraust du mir oder vertraust du mir nicht?« Und wenn sie eine so schlechte Meinung von mir hat, sollten wir alles lieber gleich vergessen. Mein Magen verkrampft sich. Hattest du mit meinen 15 Vorgängerinnen eine ähnliche Diskussion? Nein. Wieso fängt sie jetzt wieder damit an? Wieso nicht? Weil sie alle erfahrene Subs waren. Sie wussten schon vorher, welche Erwartungen sie an eine Beziehung mit mir haben und was ich im Großen und Ganzen von ihnen erwarte. Bei ihnen ging es nur darum, die Soft-Limits und derlei Details genauer zu definieren. Gibt es einen Laden, wo ihr hingeht? Subs are us? Sie zieht eine Braue hoch und ich breche in Gelächter aus. Schlagartig fällt sämtliche Spannung von mir ab. Nein, das nicht, antworte ich ironisch. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie üblich gewinnt ihre Neugier die Oberhand, aber ich will jetzt nicht schon wieder über Elena reden. Ihre Frostigkeit vom letzten Mal ist mir noch allzu deutlich in Erinnerung. Willst du dich wirklich darüber mit mir unterhalten? Oder sollten wir lieber zur Sache kommen und die Probleme besprechen, die du mit dem Vertrag hast? Sie runzelt die Stirn. Hast du Hunger? Frage ich. Argwöhnisch beäugt sie die Oliven. Nein. Hast du heute überhaupt schon etwas gegessen? Sie zögert. Himmel nochmal. Nein, antwortet sie. Ich versuche, meine Verärgerung zu ignorieren. Du musst regelmäßig essen, Anastasia. Wir können entweder hier unten etwas essen oder oben in meiner Suite. Was ist dir lieber? Darauf lässt sie sich nie im Leben ein. Ich finde, wir sollten lieber auf neutralem Terrain bleiben, in der Öffentlichkeit. Die Vernunft siegt, wie üblich, Miss Steele. Glaubst du, das würde mich abhalten? Ich registriere, wie rau meine Stimme klingt. Sie schluckt. Das hoffe ich doch. Lass das arme Mädchen endlich vom Haken, Gray. Komm, ich habe einen privaten Raum zum Essen für uns reserviert, keine Öffentlichkeit. Ich stehe auf und strecke ihr die Hand hin. Wird sie ergreifen? Ihr Blick wandert von meinem Gesicht zu meiner Hand. Dein Weinglas kannst du gleich mitnehmen. Sie steht auf, nimmt ihr Weinglas und legt ihre Hand in die meine. Beim Verlassen der Bar fallen mir die bewundernden Blicke der anderen Gäste auf, vor allem von einem gut aussehenden, athletisch gebauten Typen, der sie förmlich mit Blicken verschlingt. Ich bin an so etwas nicht gewöhnt, und es passt mir überhaupt nicht. Im Zwischengeschoss nimmt uns ein junger Mann in Hoteluniform in Empfang und führt uns zu dem Privatraum, den ich reserviert habe. Auch er hat nur Augen für Miss Steele. Ich werfe ihm einen vernichtenden Blick zu, worauf er unverzüglich den Rückzug antritt. Ein etwas älterer Kellner rückt Annas Stuhl zurecht und breitet eine Serviette auf ihrem Schoß aus. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich habe schon für uns bestellt. Nein, das ist wunderbar, sagt sie mit einem freundlichen Lächeln. Schön zu sehen, dass du so fügsam sein kannst. Also, wo waren wir stehen geblieben? »Dass wir zur Sache kommen wollten«, antwortet sie geschäftsmäßig und trinkt einen großen Schluck Wein. Ich sehe, dass sie rot wird. Bestimmt versucht sie gerade, all ihren Mut zusammenzunehmen. Ich werde auf ihren Weinkonsum achten müssen. Immerhin ist sie mit dem Wagen unterwegs. Sie könnte jederzeit die Nacht hier verbringen. Und ich könnte ihr dieses verführerische Kleid ausziehen. »Ach ja, deine Probleme!« Ich schiebe meine Gedanken beiseite und konzentriere mich. »Okay.« Ich ziehe ihre Mail aus der Innentasche meiner Jacke, während sie erneut die Schultern strafft und mich erwartungsvoll ansieht. Ich muss mir ein amüsiertes Lächeln verkneifen. Ziffer 2, einverstanden. Wir haben beide etwas davon. Ich werde den Passus entsprechend ändern. Sie nippt erneut an ihrem Wein. Okay, meine Gesundheit. All meine vorherigen Partnerinnen haben eine Blutuntersuchung machen lassen und ich lasse mich ebenfalls alle 6 Monate auf ansteckende Geschlechtskrankheiten überprüfen. Die Ergebnisse waren allesamt negativ. Drogen habe ich nie genommen. Im Gegenteil, ich bin sogar ein expliziter Gegner. Ich dulde keinerlei Drogenkonsum unter meinen Angestellten und lasse sie regelmäßig unangemeldet untersuchen. Rein zufällig habe ich einen meiner Mitarbeiter genau aus diesem Grund heute auf die Straße gesetzt. Obwohl sie sichtlich schockiert ist, fahre ich fort. Eine Bluttransfusion habe ich auch noch nie bekommen. Beantwortet das deine Frage? Sie nickt. Den nächsten Punkt haben wir ja bereits besprochen. Du kannst jederzeit aussteigen, Anastasia. Ich werde dich nicht daran hindern. Wenn du allerdings gehst, war's das, nur damit das klar ist. Keine zweite Chance. Unter keinen Umständen. Okay. Sie klingt leicht verunsichert. Schweigend warten wir, während der Kellner die Vorspeise serviert. Einen Moment lang überlege ich, ob es klüger gewesen wäre, dieses Treffen in meinem Büro abzuhalten, verwerfe den Gedanken aber sofort wieder. Lächerlich. Nur Idioten vermischen Privates mit Beruflichem. Strikte Trennung, das war schon immer mein Credo. Meine Geschäftsbeziehung mit Elena ist die einzige Ausnahme, aber sie hat mir auch bei der Gründung meines Imperiums geholfen. »Ich hoffe, du magst Austern«, sage ich, als der Kellner gegangen ist. »Ich habe noch nie welche gegessen.« »Ehrlich?« »Na dann. Du musst nur den Kopf in den Nacken legen und schlucken. Das kriegst du doch bestimmt hin«, erkläre ich mit einem vielsagenden Blick auf ihren Mund. Wie auf ein Stichwort läuft sie feuerrot an. Ich träufle Zitronensaft auf meine Auster und lasse sie in meinen Mund gleiten. Köstlich, schmeckt nach Meer. Ich muss grinsen, als ich sehe, dass sie mich völlig fasziniert mustert. Los, fordere ich sie auf, wohlwissend, dass sie keine Herausforderung scheut. Ich muss nicht kauen? Nein, Anastasia, nicht kauen. Ich zwinge mich nicht daran zu denken, wie ihre Zähne an meinem Lieblingskörperteil knabbern. Ich sehe die Untiefen auf ihrer Unterlippe, als sie nachdenklich darauf herumkaut. Verdammt! Der Anblick bleibt nicht ohne Wirkung auf mich. Unruhig rutsche ich auf meinem Stuhl herum, während sie die Zitrone über der Auster auspresst, den Kopf in den Nacken legt und den Mund weit aufmacht. Ich werde betonhart. Und? Meine Stimme klingt leicht heiser. Ich probiere noch eine, sagt sie trocken. Braves Mädchen. Sie will wissen, ob ich die Austern absichtlich bestellt habe, wegen ihrer aphrodisierenden Wirkung, und ist sichtlich überrascht, als ich antworte, ich hätte sie lediglich genommen, weil sie ganz oben auf der Speisekarte gestanden hätten. In deiner Nähe brauche ich kein Aphrodisiakum. Ich könnte dich auch so vögeln, genau jetzt, in diesem Moment. Benimm dich, Gray, und sieh zu, dass du das hier zu Ende bringst. Also, wo waren wir? Ich richte den Blick wieder auf ihre Mail und konzentriere mich. Ziffer 9. Mir in allen Dingen zu Willen sein. Ja, ich will, dass du das tust. Es ist wichtig. Ich muss mich darauf verlassen können, dass sie in Sicherheit ist und alles für mich tun würde. Es ist ein Muss. Stell dir das Ganze als eine Art Rollenspiel vor, Anastasia. Aber ich habe Angst, dass du mir wehtust. Inwiefern? Körperlich. Glaubst du wirklich, ich würde das tun? Mich über jegliche Grenzen hinwegsetzen, was du erträgst? Du sagtest doch, du hättest schon einmal jemandem wehgetan. Ja, das habe ich auch. Allerdings ist es lange her. Und was hast du mit ihr angestellt? Ich habe sie an der Decke meines Spielzimmers aufgehängt. Suspension. Dafür sind die Karabinerhaken gedacht, Fesselspiele, und eines der Seile war zu straff. Mit einer Geste gebietet sie mir Einhalt. Zu viel Information. Mehr will ich gar nicht hören. Mich würdest du also nicht an der Suspensionsstange aufhängen? Nur wenn du es wirklich willst. Du kannst es aber auch auf die Liste der Hard Limits setzen. Okay. Sichtlich erleichtert atmet sie auf. Mach weiter, Gray. Was ist mit dem Gehorsam? Glaubst du, dass du das hinbekommst? Als sie mich ansieht, ist es, als würde sie geradewegs in die Finsternis meiner Seele blicken. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gleich antworten wird. Verdammt, das könnte das Ende sein. Ich könnte es versuchen, flüstert sie. Nun bin ich derjenige, der erleichtert aufatmet. Ich bin immer noch im Spiel. Gut, ich halte kurz inne. Jetzt zum Zeitrahmen. Ziffer 11. Ein Monat anstelle von 3 ist ziemlich wenig, vor allem wenn du noch dazu ein Wochenende ohne mich verbringen willst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es so lange ohne dich aushalte. Auf diese Weise kommen wir nicht schnell genug voran. Sie braucht Anleitung. Außerdem glaube ich kaum, dass ich es so lange ohne sie aushalten würde. was ich ihr auch sage. Wie wäre es damit? Ein Tag im Monat an einem Wochenende, dafür bekomme ich in dieser Woche einen zusätzlichen Abend an einem Wochentag. Sie überlegt. Okay, willigt sie schließlich mit ernster Miene ein. Gut. Und lass es uns bitte über 3 Monate versuchen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch aussteigen. 3 Monate? Wiederholt sie. Ich werte es als ein Ja. Wunderbar. Als nächstes kommt der Punkt mit dem Besitzen. Das ist nur ein Fachbegriff, der etwas mit dem Prinzip des Gehorsams zu tun hat. Dieser Punkt dient dazu, dir zu zeigen, worum es hier geht und welche Rolle ich dabei spiele. Dir muss klar sein, dass ich, sobald du als meine Sub meine Wohnung betrittst, alles mit dir anstellen werde, wonach mir der Sinn steht. Das musst du akzeptieren und du musst bereit sein, mitzumachen. Das ist auch der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass du mir vertraust. Ich werde dich ficken, wann, wie und wo ich gerade will. Ich werde dich disziplinieren, weil du Fehler machen wirst. Und ich werde dir beibringen, mir Vergnügen zu bereiten. Aber natürlich weiß ich, dass all das Neuland für dich ist. Deshalb werden wir es langsam angehen und ich werde dir dabei helfen. Wir werden es mit verschiedenen Rollenszenarien versuchen. Ich will, dass du mir vertraust, aber mir ist auch klar, dass ich dein Vertrauen erst gewinnen muss. Und genau das werde ich tun. Mit dem Punkt oder anderweitig wollte ich dich nur entsprechend auf das einstimmen, was auf dich zukommen kann. Es bedeutet, dass alles möglich ist. Das war doch mal eine Ansage, Gray. Sie setzt sich auf ihrem Stuhl zurück. Meine Worte scheinen sie ziemlich überwältigt zu haben. Hörst du mir noch zu? Frage ich sanft. Der Kellner kommt leise herein und ich erteile ihm mit einem Nicken die Erlaubnis, den Tisch abzuräumen. Möchtest du noch etwas Wein? Frage ich. Ich muss noch fahren. Gute Antwort. Dann vielleicht lieber Wasser. Sie nickt. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit bitte. Der Kellner zieht sich wieder zurück. Du bist so still, sage ich. Und du redest umso mehr, erwidert sie wie aus der Pistole geschossen. Guter Punkt, Miss Steele. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt über. Ziffer 15. Ich hole tief Luft. Also, zum Punkt Disziplin. Der Grat zwischen Lust und Schmerz ist sehr schmal, Anastasia. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille und eine kann ohne die andere nicht existieren. Ich kann dir zeigen, wie lustvoll Schmerz sein kann. Mag sein, dass du mir das jetzt noch nicht glaubst, aber genau das meine ich damit, wenn ich sage, dass du mir vertrauen musst. Ohne Schmerzen wird es nicht gehen, aber sie sind nicht so schlimm, als dass du sie nicht aushalten könntest. Ich kann es gar nicht deutlich genug sagen. Ich sage es dir noch einmal. Vertrauen ist das A und O. Vertraust du mir, Anna? Ja, sagt sie ohne zu zögern. Für einen kurzen Moment zieht mir ihre Antwort den Boden unter den Füßen weg. Das hatte ich nicht erwartet. Wieder einmal. Habe ich so schnell ihr Vertrauen gewonnen? Tja dann, alles andere sind nur Details. Auch jetzt fühle ich mich, als wäre ich 3 Meter groß. Aber wichtige Details. Sie hat recht. Konzentrier dich, Gray. Gut, dann lass sie uns durchgehen. Der Kellner serviert den nächsten Gang. Ich hoffe, du magst Fisch, sage ich, als er die Teller vor uns hinstellt. Der Köhlerfisch sieht herrlich aus. Anna nimmt einen Bissen. Endlich. Und jetzt zu den Regeln, fahre ich fort. Lass uns darüber reden. Der Punkt mit dem Essen ist also ein Dealbreaker für dich? Ja. Können wir den Punkt dahingehend ändern, dass du dich verpflichtest, zumindest 3 Mahlzeiten am Tag zu dir zu nehmen? Nein. Ich unterdrücke einen verärgerten Seufzer. Ich muss sicher sein können, dass du nicht hungrig bist. Sie runzelt die Stirn. In diesem Punkt wirst du mir eben vertrauen müssen. Touché, Miss Steele, murmle ich. Es gibt Schlachten, die ich einfach nicht gewinnen kann. Essen und der Schlaf sind damit vom Tisch. Ein erleichtertes Lächeln spielt um ihre Lippen. Wieso darf ich dich nicht ansehen? Das hat etwas mit der speziellen Beziehung zu tun. Du gewöhnst dich daran. Erneut runzelt sie die Stirn, doch diesmal haben ihre Züge etwas Gequältes. Wieso darf ich dich nicht berühren? Weil es nicht geht. Sorg dafür, dass sie den Mund hält, Gray. Ist es wegen Mrs. Robinson? Was? Wie kommst du denn darauf? Du glaubst, ich sei ihretwegen traumatisiert? Sie nickt. Nein, Anastasia, das ist nicht der Grund. Außerdem würde sie sich ganz bestimmt nichts von mir gefallen lassen. Also hat es nichts mit ihr zu tun. Sie sieht mich verwirrt an. Nein. Ich ertrage es bloß nicht, wenn mich jemand anfasst. Und du, Baby, willst nicht wissen, weshalb. Und ich will auch nicht, dass du dich selbst berührst. Rein aus Neugier gefragt, wieso nicht? Weil ich deine Lust ganz für mich allein haben will. Und zwar am liebsten jetzt gleich, wenn ich ehrlich sein soll. Ich könnte sie jetzt und hier ficken, um herauszufinden, ob sie leise sein kann. Mucksmäuschenstill, weil sie genau weiß, dass wir in Hörweite des Personals und der anderen Gäste sind. Genau deswegen habe ich diesen Raum ja gemietet. Sie öffnet den Mund, als wollte sie etwas sagen, aber dann scheint sie sich eines Besseren zu besinnen und schiebt sich einen weiteren Bissen in den Mund. »Ich habe dir eine Menge Stoff zum Nachdenken gegeben, stimmt's?« Ich falte die Mail zusammen und stecke sie ein. »Ja.« »Willst du auch gleich die Soft Limits besprechen?« »Nicht beim Essen.« »Zart beseitet?« »So in der Art.« »Du hast ja kaum etwas gegessen. Mir reicht es.« »Wieder dieselbe Leier. Drei Austern, vier Bissen Fisch und eine Spargelstange. Keine Kartoffeln, keine Nüsse, keine Oliven und das, obwohl du den ganzen Tag nichts gegessen hast.« »Du sagtest doch, ich könnte dir vertrauen.« Ihre Augen weiten sich. »Ja, ganz richtig. Ich habe alles genau verfolgt, Anna.« »Christian, bitte, schließlich führe ich nicht jeden Tag Gespräche wie dieses hier. Du musst gesund und fit für mich sein, Anastasia.« »Das weiß ich. Und im Augenblick würde ich dir am liebsten dieses Kleid vom Leib reißen.« »Ich halte das für keine gute Idee«, murmelt sie. »Wir hatten ja noch nicht mal ein Dessert.« »Du willst ein Dessert?« »Obwohl du doch nicht mal einen Hauptgang hattest.« »Ja, du könntest das Dessert sein. Ich weiß nicht recht, ob ich süß genug bin.« »Du bist von einer unglaublich köstlichen Süße, Anastasia.« »Christian, du setzt Sex als Waffe ein, das ist nicht fair.« Ein Anflug von Melancholie liegt in ihrer Stimme, als sie zuerst auf ihre Hände blickt und dann mich ansieht, wieder aus diesen hellblauen Augen, deren Eindringlichkeit mir auf die Nerven fällt und mich zugleich erregt. »Du hast recht, das tue ich tatsächlich«, gestehe ich. »Wenn man etwas erreichen will, muss man seine Fähigkeiten eben nutzen, Anastasia. Das ändert aber nichts daran, wie sehr ich dich will. Hier. Jetzt. Und wir könnten ficken jetzt auf der Stelle. Ich weiß, dass du längst am Haken hängst. Dein Atem ist schneller geworden. Ich würde gern etwas probieren. Ich will wissen, wie leise sie sein kann und ob sie es schafft, mit der Angst im Nacken entdeckt zu werden.« Abermals runzelt sie verwirrt die Stirn. »Wärst du meine Sub, bräuchtest du nicht darüber nachzudenken. Es wäre alles ganz einfach. All die Entscheidungen, die ermüdenden Überlegungen und Grübeleien, die damit verbunden sind. Diese Frage, ob es auch das Richtige ist, ob es wirklich jetzt passieren soll. Über all das müsstest du dir keine Gedanken mehr machen, weil ich als dein Dom das für dich übernehmen würde. Und ich weiß, dass du mich willst, Anastasia.« Sie wirft sich das Haar über die Schulter und leckt sich die Lippen. »Oh ja, sie will mich.« »Ich weiß das, weil dein Körper dich verrät«, fahre ich fort. »Du presst die Schenkel zusammen, wirst rot und deine Atmung hat sich verändert.« »Woher weißt du, was ich mit meinen Schenkeln mache?«, presst sie hervor. Ich glaube, sie ist ein wenig geschockt. »Ich habe gespürt, wie sich die Tischdecke bewegt hat. Meine Vermutung basiert auf jahrelanger Erfahrung, und ich habe recht, stimmt's?« Sie wendet den Blick ab. »Ich habe meinen Fisch noch nicht aufgegessen«, erwidert sie ausweichend und wird rot. »Kalter Fisch ist ja also wichtiger als ich.« Sie sieht mir in die Augen. Ihre Pupillen sind groß und tief schwarz. »Ich dachte, ich soll meinen Teller leer essen.« »Im Augenblick, Miss Deal, Ist mir scheißegal, ob der Teller voll oder leer ist. Du kämpfst mit unfairen Mitteln, Christian. Ich weiß. Das habe ich schon immer getan. Wir sehen einander an. Keiner will klein beigeben. Und wir spüren beide die sexuelle Spannung, die zwischen uns herrscht. Würdest du einfach nur tun, was man dir sagt? Bitte ich sie stumm. Doch in ihren Augen funkelt aufreizender Ungehorsam und ein kaum merkliches Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. Ohne den Blick von mir zu wenden, spießt sie eine Spargelspitze mit der Gabel auf und beißt sich auf die Lippe. Was treibt sie da? Dann schürzt sie die Lippen und saugt sie ganz langsam in ihren Mund. Verdammt! Sie spielt mit mir. Eine ganz gefährliche Taktik, die damit enden wird, dass ich sie hier und jetzt auf dem Esstisch vögeln werde. Mach nur so weiter, Miss Steele. Wie gebannt sehe ich ihr zu und spüre, wie ich erneut hart werde. Was tust du da, Anastasia? Ich esse meinen Spargel, antwortet sie unschuldig. Ich glaube eher, sie spielen mit mir, Miss Steele. Ich esse nur auf, Mr. Gray. Ihr Lächeln wird eine Spur breiter, ganz langsam und sinnlich, und die Erregung zwischen uns wächst weiter. Sie hat keine Ahnung, wie sexy sie ist. Gerade als ich mich auf sie stürzen will, kommt der Kellner herein. Mist. Ich warte, bis er die Teller abgeräumt hat, dann sehe ich sie an. Ihre Stirn ist natürlich wieder gerunzelt und ihre Hände sind unruhig. Verdammt! »Möchtest du noch ein Dessert?«, frage ich. »Nein, danke, ich glaube, ich sollte jetzt gehen«, antwortet sie, ohne aufzusehen. »Gehen? Sie will gehen?« Der Kellner verlässt eilig den Raum. »Ja«, sagt sie entschlossen und steht auf. Automatisch erhebe auch ich mich. »Morgen ist die Abschlussfeier, für die wir beide fit sein müssen.« »Das läuft ganz und gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.« »Ich will nicht, dass du gehst«, erkläre ich wahrheitsgetreu. »Bitte, ich muss...« »Wieso?« »Weil ich über so viele Dinge nachdenken muss und ich brauche etwas Abstand.« Sie sieht mich flehend an. »Ich könnte dich dazu bringen, dass du bleibst«, sage ich, wohl wissend, dass ich sie jederzeit verführen könnte, hier, jetzt, in diesem Raum. »Ja, das könntest du ohne weiteres, aber ich will nicht, dass du es tust.« »Es geht alles den Bach hinunter. Ich habe es zu weit getrieben. So hatte ich mir diesen Abend nicht vorgestellt. Ich fahre mir mit der Hand durchs Haar. Als du zum Interview in meinem Büro aufgetaucht bist, hast du einen völlig verunsicherten, ja geradezu unterwürfigen Eindruck auf mich gemacht. Deshalb dachte ich, du wärst die geborene Sklavin. Aber wenn ich ehrlich sein soll, bin ich nicht sicher, ob in deinem herrlichen Körper auch nur ansatzweise etwas Devotes schlummert, Anastasia. Ich trete vor sie und sehe in die Augen. »Da könntest du recht haben«, sagt sie. »Nein, nein, ich will nicht recht haben. Ich will aber die Chance haben, herauszufinden, ob da nicht doch etwas ist.« Mit dem Daumen streiche ich über ihre Wange und Unterlippe. »Ich kann nichts dafür. So bin ich, Anastasia. Ich weiß.« Ich beuge mich vor und warte, bis sie den Kopf hebt. Eigentlich wollte ich ihr bloß einen flüchtigen, unschuldigen Kuss geben. Doch kaum berühren sich unsere Lippen, lässt sie sich gegen mich sinken und vergräbt die Hände in meinem Haar. Sie öffnet den Mund und umschmeichelt meine Zunge mit der ihren. Meine Hand wandert an ihrem Rücken entlang bis zu der Kuhle über ihrem Po, während ich ihren Kuss erwidere. »Oh Gott, wie sehr ich sie will!« »Ich kann dich also nicht zum Bleiben überreden«, flüstere ich dicht an ihrem Mund und spüre, wie ich erneut hart werde. »Nein.« »Und dazu die Nacht mit mir zu verbringen?« »Und dich dabei nicht anfassen dürfen?« »Nein.« »Verdammt.« Ich spüre die Düsternis, die sich in mir auszubreiten droht, kämpfe jedoch dagegen an. »Du schreckliches Mädchen«, murmle ich, löse mich von ihr und blicke in ihr angespanntes, nachdenkliches Gesicht. »Wieso habe ich das Gefühl, dass du mir gerade Lebewohl sagst?« »Weil ich jetzt nach Hause fahren werde.« »Das meine ich nicht damit. Das weißt du ganz genau. Christian, ich muss über all das nachdenken. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Art von Beziehung mit dir führen kann, die du dir wünschst. Ich schließe die Augen und lege meine Stirn gegen ihre. Was hast du erwartet, Gray? Sie ist für so etwas nicht geschaffen. Ich hole tief Luft und gebe ihr einen Kuss auf die Stirn, dann vergrabe ich meine Nase in ihrem Haar, sauge tief ihren süßen Duft ein, um mich für immer daran zu erinnern. Das reicht. Genug jetzt. Ich löse mich von ihr und trete einen Schritt zurück. Wie Sie wünschen, Miss Steele. Ich begleite dich in die Lobby. Ich strecke ihr, vielleicht zum letzten Mal, meine Hand hin. Es erstaunt mich, wie sehr es mich schmerzt. Sie ergreift sie, und Hand in Hand gehen wir hinunter zur Rezeption. »Hast du dein Parkticket?« frage ich, äußerlich ruhig und gefasst, doch in meinem Innern tobt es. Sie zieht es aus ihrer Handtasche, und ich reiche es dem Hoteldiener. »Danke für das Abendessen«, sagt sie. »Es war mir wie immer ein Vergnügen, Miss Steele.« Das kann unmöglich das Ende sein. Ich muss ihr zeigen, ihr vor Augen führen, was all das bedeutet, was wir gemeinsam erleben könnten. Im Spielzimmer. Das wird sie vielleicht umstimmen. Das könnte die einzige Möglichkeit sein, das Ruder noch einmal herumzureißen. Du ziehst doch am kommenden Wochenende nach Seattle. Wenn du die richtige Entscheidung triffst, kann ich dich dann am Sonntag sehen? Wir werden sehen. Vielleicht. Das ist immerhin kein Nein. Ich bemerke, dass sie eine Gänsehaut hat. Es ist kühler geworden. Hast du keine Jacke dabei? Nein. Diese Frau braucht jemanden, der sich um sie kümmert. Ich ziehe mein Jackett aus. Hier, ich will nicht, dass du dir eine Erkältung holst. Ich lege es ihr um die Schultern. Sie zieht es enger um sich, schließt die Augen und atmet tief ein. Ist mein Geruch für sie ebenso anziehend wie ihrer für mich? Vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. Der Hotelbote fährt in einem alten VW Käfer vor. Was zum Teufel ist denn das? Damit fährst du herum? Die Kiste muss ja älter als Methusalem sein. Großer Gott. Er reicht ihr die Schlüssel und ich drücke ihm ein großzügiges Trinkgeld in die Hand. Der gute Mann muss ja eine Gefahrenzulage bekommen. »Ist diese Kiste überhaupt straßentauglich?« Ich sehe sie finster an. »Wie kann sie in dieser Rostlaube sicher sein?« »Ja.« »Und du schaffst es, damit nach Seattle zu fahren?« »Ja, Wanda schafft das.« »Ohne dass etwas passiert?« »Ja, okay, sie ist alt, aber sie gehört mir, und sie ist straßentauglich. Mein Stiefvater hat sie mir gekauft.« Als ich vorschlage, dass wir etwas Besseres für sie finden, verfinstert sich ihre Miene. Sie ist stocksauer. »Oh nein, du wirst mir definitiv kein Auto kaufen«, stößt sie hervor. »Wir werden sehen«, sage ich, um einen ruhigen Tonfall bemüht, und halte ihr die Tür auf. Kurz überlege ich, Taylor zu bitten, sie nach Hause zu fahren, als mir einfällt, dass er ja frei hat. Sie steigt ein und kurbelt das Fenster herunter, mit quälender Langsamkeit. »Du lieber Gott!« »Fahr vorsichtig«, knurre ich. »Auf Wiedersehen, Christian.« Ihre Stimme bricht.